Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Heute senden wir ein Hörspiel, das eine Ballade ist. Der Autor Gerd Loschütz hat es jedenfalls so genannt. Er hat ihm den Titel gegeben »Ballade vom Tag, der nicht vorüber ist«. Der Tag ist ein Tag in einer Kindheit in den 50er Jahren. Das Kind nimmt Abschied von allem, was es umgeben hat. Vom Ort, dem Haus, dem Zimmer, vom Schulweg und von der Brücke, über die es jeden Tag mit dem Rad zum Milchholen gefahren ist. Das Kind wird mit seiner Mutter das Land verlassen. Das Hörspiel in der Regie von Norbert Schäffer wurde vom Süddeutschen Rundfunk produziert, im Jahr 1988 und im selben Jahr mit dem Ernst-Reuter-Preis ausgezeichnet. Dieser nach dem Politiker benannte Preis wurde vom Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen von 1959 bis zu seiner Auflösung 1991 verliehen und war mit 10.000 D-Mark dotiert. Das Thema Flucht war noch 1988 ein real existierendes Thema und man ging davon aus, dass es für die beiden Deutschlands lange so bleiben würde. Das Trauma der Flucht, das dieses Hörspiel so eindringlich beschreibt, ist immer gegenwärtig. Heute für die Kinder und Erwachsenen, die als Flüchtende vor Krieg und Not unser Land erreichen. Sie hören Gottfried John als Erzähler. Ballade vom Tag, der nicht vorüber ist. Ein Hörspiel von Gerd Loschütz. Wieder fahren. An diesem Tag fahren. Die gleiche Strecke wie vor 30 Jahren. Oder wie vor 2 Jahren. Als ich mit Moni diese Strecke gefahren bin. Als ich schon wusste, was sie sagen würde, wenn wir angekommen wären. Als ich es noch nicht wusste. Vor 2 Jahren. Und heute zum letzten Mal, denke ich. Diese verfluchte Strecke. Und einmal habe ich an diesem Tag im Hotel gesessen, in Anzio. Einmal habe ich nicht an ihn gedacht. Ist es mir gelungen, nicht daran zu denken, dass es dieser Tag war? Beinahe. Und einmal war ich an diesem Tag in der Schule. Da kommt der Lehrer rein. Ein anderer Lehrer. Nicht der an der Tafel. Es war hier mitten im Unterricht. 3. Stunde. Leise. Du kannst deine Sachen packen und nach Hause gehen. Mehr nicht. Mehr braucht er nicht zu sagen. Wusste schon, was es bedeutet. Wann war das? Vor 16 Jahren. Vor 26. Aber wie heute? Und Anzio? Wann war Anzio? Vor 5 Jahren? Vor 6? Wenn es diesen Tag nicht gäbe, oder nicht jährlich, wenn es in einem Schaltjahr angefangen hätte, an einem 29. Februar und nicht im Mai, im hellen Mai, und wenn es nicht ohne mein Wissen angefangen hätte, und wenn es nicht gegen meinen Willen gewesen wäre. Und wenn ich es hätte verstehen können. Damals. Hör mal, wenn ihr in Westen macht, dann grüß aber von mir. Machen nicht in Westen. Und wenn du wiederkommst, dann? Dann, was dann? Nun sag doch. Sind wir alle weg? Wohin denn? Woanders hin. An diesem Tag, der nicht vorüber ist. Der jährlich wiederkehrt. Schon Tage vorher beginnen die Wände zu beben. Die Fenster zu klirren, die Lampen zu flackern. Keiner merkt es. Nur ich gehe unsicherer, lausche auf jedes Geräusch. Die Kopfhaut ist angespannt, der Mund trocken. Und ist der Tag da, ducke ich mich. Aber der Kommi zaust vorbei. Jedes Mal. Bis jetzt. Aber einmal, weiß ich, werden wir zusammenstoßen und zerschellen. Er und ich. Die Reisedokumente. Bitte nehmen Sie die Brille ab. Danke. Gute Weiterreise. Keiner merkt es. Moni merkte es. Vor 2 Jahren im Zug auf der gleichen Strecke. Und davor. Natürlich die Jahre davor. Das war es ja. Aber hat sie das Gleiche gemerkt wie ich? Oder nur meine Nervosität? Mein Zittern, das ja. Aber das ist etwas anderes. Dass du im Zug schreiben kannst. Sind ja nur Stichworte. Für die Sendung? Bisschen spät, oder? Richtig. Die Sendung, wegen der ich nach Berlin fuhr. Die Diskussion, das Gespräch, das Studiogespräch. Zu welchem Jahrestag? War doch weit und breit keiner in Sicht. 17. Juni noch nicht. 1. Mai vorbei. Nur mein Jahrestag. Und ich? Wozu war ich eingeladen? Über Kindheit zu reden. Mit 5 anderen erwachsenen Kindern am runden Tisch. Hinter schallgedämpften Türen. Über das Prägende. Sägende. Wenn ich davon erzählen soll, fällt mir zuerst die Verandatür ein. Dann die Brücke. Dann der Bahnsteig. Dann erzähl zuerst von der Verandatür. Dann von der Brücke, dann vom Bahnsteig. Und wenn ich neu darüber nachdenke, die Tasse mit der dampfenden Milch in der stillen Küche, das Holzbrett mit dem Marmeladenbrot, es klebt an den Fingern noch an diesem Morgen, der vorstehende Nagel am Handwagen, an dem der Lederkoffer entlang ratschte, der gleiche Koffer, den ich in Anzio dabei hatte, viel später, noch immer mit dem langen Riss, der Spur des Nagels an der Seite. Dann fang damit an. Und das Wort Vasen, das keiner mehr kennt. Die beschlagenen Abteilfenster, als der Zug anruckte. Die Großeltern, die Stadt. Obwohl noch nahe schon wie hinter einem Vorhang. Eine Milchglasscheibe. Der kalte Rauch. Unter den Bänken die Asche. Wenn ich gefragt werde, warum ich davon erzähle, fällt mir eine ganz andere Geschichte ein. Eine Geschichte im Interzonenzug Helmstedt-Berlin. Ein Mann setzt sich zu einem anderen, zu einem Fremden ins Abteil. Und während der Zug schon in der DDR über die Elbe fährt, erzählt er ihm, dass er die Strecke schon einmal gefahren ist, vor 28 Jahren. Mit seiner Mutter auf der Flucht. Damals war er 10 und die Mutter 35. Und sie hatte noch 3 Jahre zu leben, auf den Tag genau. Aber das wusste sie natürlich nicht und der Junge auch nicht. Er erzählt die Geschichte dieses Tages, des Fluchttags. Und als der Zug durch seinen Geburtsort fährt, springt er hinaus. Durchs Fenster. Und stürzt sich auf dem Gleis, von dem er vor 28 Jahren abgefahren ist, zu Tode. Bitte, damit macht man keinen Spaß. Ist auch keiner. Aber warum? Warum springt er? Wenn ich es wüsste, müsste er es nicht tun. Er muss? Unbedingt. Da wusste Moni, was sie sagen würde. Da legte es sich in ihrem Kopf schon zurecht. Aber deshalb war sie nicht mitgefahren. Sondern um Stadt zu sehen. Trubel zu haben. Leichtes rundum. Kaffeeterrasse mit Freunden nachts. Musik von innen. Und plötzliches Erschauen. Ein Windstoß. Der Geruch der Havelseen. Als ging man durch Schilf und säße nicht da, im Korbstuhl, vor halbleerem Weinglas. Es fiel ihr erst unterwegs ein, im Zug. War keineswegs geplant, sagte sie. Und lügt nicht, log nicht. Habe sie nie bei einer Lüge ertappt. Nicht, wenn es um Wichtiges ging. Ganz anders als ich. Log. Lüge immer. Wenn es um Wichtiges geht, dann ja. Hab übrigens nicht von der Verandatür, der Brücke, dem Bahnsteig erzählt. Das Prägende, Sägende. Keiner hinter der schalldichten Tür. Sie hinken ja, dachte ich, als sie aufstanden. Haben ja spitze Nasen. Eine Flatterzunge, die sich selbstständig gemacht hat. Hab nicht erzählt von dem Tag, der nicht vorüber ist. Ich auch nicht. Von diesem Tag, der aufgehoben ist im Fliedergeruch, im Flussfließen, Wind wehen, im Sand knirschen, im Schutzblech schleifen, im Zugtür schlagen, im Abfahrtspfeifen, in jedem Handgriff, in jeder Umarmung, in jedem Abschied, in jedem Wort, das sagt: Geh nur kurz auf die Straße einkaufen, bin gleich zurück. Und was anderes meint. Und wer uns hörte zu Hause, allein, was dachte er? Eine Kindheit mit Tieren, eine Kindheit ohne Tiere, eine Kindheit zwischen Trümmern, eine Kindheit im Garten, eine Kindheit bei den jungen Pionieren, eine im Kirchenchor, eine Kindheit mit Musik, eine ohne, mit Vater, ohne Bücher, mit, ohne. Sieh dich nicht um. Über die Brücke gehen. Über die Brücke überm Kanal. Überm tiefen Kanal. Sieh dich nicht um. Gestern hieß es ganz anders. Gestern, als sie schon schlief, als sie mich weckte, als sie sagte: Zieh dich nochmal an. Als wir auf die Straße hinaustraten, durch den Vorgarten, auf die nachtdunkle Straße. Gestern hieß es: Sieh hin. Sieh dir alles genau an, damit du es nicht vergisst. Weil du es nicht wieder siehst. Der Zauberspruch. Das ist er. Der Verfluchte. Musste sie mich damit anstecken? Wie sie mich später mit dem anderen angesteckt hat. Wir werden nie zusammen tanzen. Und wie ich wirklich nie tanzen gelernt habe, nachdem sie das gesagt hatte. 3 Jahre später. Fast auf den Tag genau. Gelb im weißen Kissen. Gelb von Galle, die ihr Blut durchschwemmt hatte. Und schon blutpissend. Wenige Tage bevor der Lehrer in die Klasse kam und sagte: Pack deine Sachen. Und wie ich dennoch getanzt habe. Am Nachmittag des gleichen Tages. Wieder Jahre später. In Anzio. Bevor ich mich an das Datum erinnert habe. Mit den Engländerinnen. Mit den Frauen. Den Töchtern der Veteranen. Die jährlich nach Anzio kommen. Wovon ich nichts wusste. In das Hotel. Um den Jahrestag der Landung zu feiern. Der Landung der Alliierten in Italien. Oder der deutschen Kapitulation. Sieh dir alles genau an. Sieh dich nicht um. Carsten? Are you a Dutchman? No. German. Schläfst du schon? German. Have you seen the Maschinengewehrtürme along the coastline? Carsten, aufwachen. Hörst du? Und am Nachmittag wollte ich einen Brief schreiben. Nachdem ich von Rom kommend aus dem Bus gestiegen war, hatte ich eine Zeitung gekauft. Da ich nicht wusste, welches Datum war, schaute ich auf die Zeitung und sah, dass es dieser Tag war. Carsten, wach auf. Bitte. Wir gehen noch mal auf die Straße. Jetzt ist ja duster. Einmal, wenn die Pole abgeschmolzen sind, werde ich im Boot über die Stadt fahren und sagen: Da unten der Wasserturm, die Brücke, das Dach unseres Hauses. Weißt du, warum ich dich geweckt habe? Stille halten, nicht wissen, nicht antworten, geht vorüber. Im Dunkeln sind die Straßen breiter wie sonst. Sieh dir alles genau an. Aber am Tag vorm Abend vor der Abreise war da nicht noch alles in Ordnung. Mit dem Fahrrad zu Wiegs, Milch holen, Vorderrad zwischen die Knie klemmen und Lenker gerade biegen. Reifen aufpumpen. Als ging's auch am nächsten Tag noch zu Wiegs. Am übernächsten. Alle Tage. Über den Sandweg. Durch das Kiefernstück. Durch den Harzgeruch. Durch das Bienengesumm in den Lupinen. Weil du es nicht wieder siehst. Morgen früh fahren wir in den Westen. Der Westen ist nichts. Nur eine Vorstellung. Im Westen ist da, wo die Zündplättchenpistolen herkommen und die Heftchen, die Christine liest. Im Westen ist da, wo die Flugzeuge hinfliegen, die so klein am Himmel sind, dass du denkst, werden alle drin zerquetscht. Westen ist, von wo sie her die Kartoffelkäfer abwerfen über unsere Äcker, damit wir nichts zu futtern haben. Der Westen ist neongrün. Den Westen gibt's ja nicht. Was ist? Wohin? Mit dem ersten Zug. Für immer. Fing es da an, wovon Moni sagte, dies nicht mehr. Dies rückwärts gucken, dies nicht drüber wegkommen wollen. Das gebe ich zu Protokoll. Verreis dich an diesem Tag, wohlgemerkt 26, 27 Jahre danach, versuchte er mich zurückzuhalten. Aus Furcht, ich fände nicht heim. Sah mich in anderen Kleidern, in anderen Betten oder wie ich im umgestürzten Auto eingeschlossen war, das brannte. Blieb ich aber an seiner Seite, ertrug er es auch nicht. Rannte jeden Augenblick in den Flur, griff zum Mantel, hängte ihn wieder an den Haken und schloss mich gleichzeitig aus von diesem Tag und damit auch von den anderen. Denn er färbte auf alle ab, auf jeden anderen im Jahr. Auf jeden fiel ein bisschen Unglück. Neigte dazu, sich abzukapseln, fremd zu tun. Der neben dir Mensch. Was ich sagte, drehte er rückwärts. Wusste, so verliere ich ihn, wie vor mir andere, an eine Chimäre, der er den Namen seiner Geburtsstadt gegeben hat. An eine Verbitterung, die grundlos ist. An den Maulwurf, den er Erinnerung nennt. Ich hob den Spaten, um ihm den Kopf abzuschlagen. Aber er tauchte blitzschnell weg, grub neue Gänge, warf Erde auf, lugte blind im Kreis. Was meinst du, sag ich, ist in einer Welt voller Flucht Besonderes an deiner Geschichte? Und er antwortet, dass es meine ist. Und dass die Tage übereinander liegen, der erste und der zweite, 3 Jahre danach. Und der in Anzio. Und der, an dem du das sagtest. Und der heute, an dem ich wieder diese Strecke fahre. Bald kommt die Elbe. Enden alle wie eine Einbahnstraße im ersten, von dem ich nichts weiß. Wie viel er davon auch spricht. Kann doch nicht sein, dass du es nicht gewusst, dass du von allem nichts gemerkt hast. Ging aber einer um, der Unruhe hieß. Man sah ihn nicht, hörte ihn nicht, war aber da. War der Whisperer hinter der Tür, war der Schatten auf der Treppe. Ging nachts raschelnd durch den Garten, warf Steine ans Fenster, rief mit Käuzchenstimme: Komm mit, komm mit. Musst es doch geahnt haben. Bist doch ein großer Junge. Bist doch ein kluger Junge, ein starker Junge. Bist bald ein Heimwehkranker, ein Klassenletzter, ein Heftezerfetzer, einmal ein Frauenhasser, leblang ein Orteverlasser. Hast es doch gewusst. Ging aber einer um, der Unruhe hieß. Schickte Karten aus südlichen Ländern, schwenkte Glitzerpapier, aus dem Schokoladentaler fielen. Sein Atem roch nach Kaffee. Seine Finger nach Apfelsinen, faltete Zeitungen auseinander mit vielen Ansichten, schickte Bilder über den Äther von blitzenden Autos, hatte Pläne mit einem, von denen man nichts ahnte, ging in knarrenden Schuhen über den Dachboden. Aber am Morgen, wenn es hell wurde, wenn der Vorhang zurückgeschoben wurde, war er wieder verschwunden. Christine bringt dich zur Schule und deinem Schirm. Muss er nicht. Christine, was gibt es im Kino? Erzähl ich dir nicht, bist du zu klein für. Haben sie sich geknutscht? Erzähl ich dir nicht. Sagt meiner Mutter, dass du die Löwenmäulchen gepinkelt hast. Hab ich nicht. Hast du doch. Mensch, hau ab, alle Nachtwülze. Kriegst ein paar vom Kopf. Christine, wie geht es? Banane, Zitrone, an der Ecke steht ein Mann. Christine, das wackelt so unter deinem Kleid. Christine, halt den Schirm gerade, topp mir den Nacken. Christine, erzähl mir einen Film. Handelt von dem kleinen Mädchen, das sollte in die Stadt, weil das bei seinem Opa lebt, der alt und krank ist. Das Mädchen will aber nicht, will lieber bei seinem Opa bleiben. Und war nichts mit Schießen dabei? Nö. Und nichts mit Knutschen? Nö. Und ist es denn nur in die Stadt? Ist es schon. Und dann? Dann ist es wieder zurück. Das war alles. Musst es doch gewusst haben, dass wir weggehen. Nicht habe ich gewusst. Halt mich an das, was mir gesagt wird. Und in Anzio dachte ich, es wäre vorbei. Noch als ich das Datum sah. Oder gerade da. Ich hatte den Tag vergessen zum ersten Mal. War hinausgefahren im Bus, nichts hatte sich angekündigt. Du tanzt in der Halle wie eine Versöhnung. Zum ersten Mal schrieb ich das Datum selbstverständlich. Der Koffer mit der Reisspur. Der Nagel hatte nur die Oberfläche geritzt, lag noch auf dem Bett. Da trat der Hotelmanager ein und sagte, ich müsste sofort ausziehen. Die Reservierung beruhe auf einem Missverständnis. Und da wusste ich, dass nichts vorbei war. Dass nie etwas vorbei ist, das so begonnen hat. Ich habe nicht protestiert, habe den Koffer genommen, bin gegangen. Aber man kam dir nach. Du gingst nicht allein. Der Engländer entschuldigte sich. Das hätten sie nicht verlangt, dass du ausziehen sollst. Nur, dass sie für sich sein wollten an diesem Tag. Because we have lost so many good friends. Aber der Junge hat sich nicht entschuldigt, der mich auf dem Fahrrad überholt hat. An dem anderen Tag, dem zweiten in der Reihe, an dem der Lehrer in die Klasse kam. Als ich auf dem Heimweg war von der Schule, als ich immer langsamer ging, weil ich nicht ankommen wollte. Nur gehen. Als ich es schon wusste, aber nicht wollte, dass es ausgesprochen wurde. Da fuhr er an mir vorbei. Wie am ersten Tag, als wir in der Frühe über die Brücke gingen, die Radfahrer an uns vorbeigefahren waren. Hey Carsten, weißt du schon, dass deine Mutter gestorben ist? Sieh dich nicht um. Sieh dir alles genau an. Wo sind denn so früh mit den vielen Koffers? Werden doch nicht wegmachen. Machen an die Ostsee. Mei, mit dem vielen Gepäck. Guckst du da über das Wasser, meinst du, du brauchst dir bloß auf die Zehenspitzen stellen. Und schon könntest du Amerika sehen. Da brauchst du aber Zehenspitzen. So lang wie der Wasserturm. Länger. Und das reicht trotzdem nicht. Nie und nimmer. Über die Brücke gehen. Über den Kanal. Über den tiefen Kanal. Über den dunklen Kanal. Carsten, frierst du? Im Mai fahren wir weg. Im Juni kommt der Rummel auf den Wasserturmplatz. Im Juli kannst du im Kanal baden. Im August fängt im alten Arm, wo der Kahn liegt, Wasser an zu blühen. Im September pflücken sie Pflaumen im Garten. Im Oktober Nüsse, wovon das braune Hände hebt. Im November klatscht der Regen gegen das Fenster von meinem Zimmer. Im Dezember riecht's im Haus nach Asche aus dem Kachelöfen. Im Januar bricht wir beim Schlittschuhlaufen ein. Im Februar schmecken die Zapfen an der Regenrinne nach Eisen. Im März kratzen die Krähen in den Ackerfurchen. Im April willst du kurze Hosen anziehen und darfst nicht. Dann ist schon wieder Mai und ein Jahr um. Was ist das, das macht? Pakete schnüren, Koffer packen, Kind belügen, Freunde stehlen, Spielplätze zerstören, Stuhl und Tisch allein lassen, Wohnung abschließen. Weggehen. Der Kanalgeruch. Der schwarze Geruch. So still ist es? Warum ist es so still? Weil sie noch nicht arbeiten auf der Werft. Sonst ist hier doch in die Kloppe. Ging aber einer um, der Unruhe hieß. Geisterte durch die Gespräche, die das Kind belauschte. War der Mann, der den Bauern Wieg in die LPG zwang? War der Ledermantelmann unterm Fenster? War es, der die Parolen schrieb und wieder durchstrich? War es, der die Regale im Konsum füllte und der sie leerräumte? Der das Auto mit der Mutter anhielt und der es weiterwinkte? War der Schatten hinter der Tür zur Parteileitung? Man sah ihn nicht, hörte ihn nicht und sah ihn an jeder Ecke, hörte ihn noch im Schlaf. Hieß Unruhe und Ruhe. Weggehen und bleiben. War alles und von jedem das Gegenteil. Das glaubst du auch selber nicht, dass die Russen stärker sind wie die Amis. Das glaub ich aber wohl. Die haben sie ja mit einem Klammerbeutel gepudert. Carsten, kommst du ins Wasser? Zu den Wasserleichen. Zu den Seerosen. Zu den abgesoffenen Kähnen. Zu der Nixe mit dem Froschmaul. Großvater. Hier hat der Kahn gelegen, wenn ich mal zu Hause war. Genau hier, wo die Eisenringe sind. Da haben wir ihn festgemacht. War ein schöner Kahn. Hättest du mitfahren können in Ferien. Deine Mutter ist mitgefahren, als er noch klein war. Und deine Großmutter, als deine Mutter noch im Teich war. Dein Vater, als er noch gelebt hat. Alle waren auf dem Kahn. Aber nun ist er weg. Fährt der Wolga rauf und runter, das auseinandergeschweißt. Und ich? Ich trinke grünen Pfefferminzlikör und steck einen Kopf ins Radio. Kann er nicht neben mir gehen? Muss doch nicht einen Handwagen ziehen, läuft doch von der Lehnebrück ab. Bist du da, Carsten? Geh mit deiner Großmutter. Ist die Sonne schon raus? Nee, wa? Junge, was denkst du? Wer mein Rad wohl kriegt. Mein geliebtes Rad. Junge, was denkst du? Aber vorher haben wir in der Küche gesessen. Als wir aufstanden, berührten wir uns an den Armen. So eng war es plötzlich. Und so leise, dass man hören konnte, wie die Ärmel aneinander rieben. Und es war gar keine Küche mehr, sondern eine Grabkammer. Die Stühle blieben darin, der Tisch, der Schrank, die eben hingestellte Tasse, das eben hingelegte Messer, das Holzbrett, die Brotrinde, die Luft. Auch die Luft blieb zurück. Alles blieb so, wenn man die Tür zuzog und würde sich nie mehr verändern. Dann haben wir die Koffer aufgenommen und sind hinausgegangen. Durch die Verandatür in den Garten, durch den Garten auf die Straße, durch die Straßen zum Bahnhof. Aber vorher mussten die Koffer auf den Handwagen. Pass doch auf, Carsten. Was ist denn? Der kleine Koffer. Er hat ihn am Nagel lang geratscht. Steht der Nagel ab von der Karre? Ist aber nicht Carsten seine Schuld. Sah sie so schlecht? Nur noch hell und dunkel. Tag und Nacht. Der gleiche Koffer wie später in Anzio. Der gleiche. Das ist so blöd. In Anzio dachte ich zum ersten Mal, es sei Zeit, sich von ihm zu trennen. Dabei hatte ich ihn erst kurz zuvor wieder hervorgekramt. Jahrelang war er nicht benutzt worden. Er war aus gutem Leder unverwüstlich, wenn man nicht mit dem Nagel daran entlang schabte. Ich hatte mich nicht gleich entschlossen, ihn loszuwerden. Erst später am Nachmittag, als ich auf der Mole saß und mit dem Finger über den Riss strich. Aber so weit sind wir noch nicht. Noch nicht in Anzio. Obwohl das ein richtiger Versuch war. Während das mit aus dem Zug springen nicht gut war. Eine Geschichte. Es war eine Geschichte. Wo sind wir? Gleich in der Mühlenstraße. Schon? Sag mir, wenn wir an der Post vorbeigehen. Hörst du, Carsten? Wenn wir an der Post vorbeigehen, gebe ich dir was. Hier ist es, die Muschel, wo das Meer drin rauscht. Steck's weg, muss Opa nicht sehen, hat er vom Kaspischen Meer mitgebracht. Nun ist es deine. An diesem Tag lese ich in der Zeitung, hoch oben in Alaska sahen Eskimos, Robbenjäger, einen Mann übers Eisfeld gehen, in Richtung Sowjetunion, über die weiße Grenze. Sie riefen ihn an, winkten, machten ihm Zeichen, aber er bemerkte sie nicht. Oder tat so. War nicht gekleidet für die Kälte, hatte weder Schlitten noch Skier und es waren noch viele hundert Kilometer bis zur nächsten Siedlung. Sie sahen ihm nach, bis er nur noch ein winziger Punkt war und verschwand. Ihr junge Frau Leise. Komm her. Bist schon ein großer Junge. Aber ich werde nie mit dir tanzen. Red nicht so. Und dabei hätte ich so gern mit meinem Jungen getanzt. Nicht, lass los. Und nur wirst du dich später nicht mal an mich erinnern. Carsten, weißt du noch? Ritten zwei kleine Reiter auf Pferden aus Holz daher. Der eine wollt nicht weiter, der andere wollt ans Meer. Wir fahren bis Magdeburg und steigen da um in den Interzonenzug. Wir haben nur ganz wenig Zeit und müssen uns deshalb beeilen. Wenn einer dich fragt, wohin wir fahren, sagst du in die Ferien. Sonst nichts. Hörst du, Carsten? Du nimmst den kleinen Koffer. Nur lass uns mal Wiedersehen sagen. Wir müssen ja nicht rumstehen wie die Trauerweiden. platzen schon die Leute. Die Nussbaumallee. Der Blick in die Mühlenstraße. Die Schranke, vor der die Leute warten, bis der Zug durch ist. Die Leute, die zur Arbeit gehen oder von der Arbeit kommen. Christine! Da steht Christine auf meinem Rad. Wieso hat die mein Rad? Carsten. Bin hier noch nicht weg. Hat die mein Rad? Carsten, woher hat bitte. Die das? Wer hat die das hier gegeben? Soll ich das hier nicht mitbrechen, das hier nicht? Und einmal werde ich träumen, dass der Ort abgebrannt ist. Wo ich ihn nicht sehe, Asche. Und dass ich damit einverstanden bin. Weil es, wenn ich nicht mehr darin sein durfte, besser wäre, dass es ihn gar nicht mehr gab. Willst du sie noch mal sehen? Wenn du sie noch mal sehen willst, musst du mit ins Krankenhaus kommen. Am Nachmittag wird sie eingesagt. Carsten! Es ist auch besser, wenn er sie nicht noch mal sieht. Wenn er sie so in Erinnerung behält, wie sie war. Was hat er denn, der Junge? Sein Rad. Ich habe sein Rad verliehen. Soll er sich mal nicht so haben, oder? Hat ja recht. Hätte ihn vorher fragen müssen. Darf ich mal... Tu's nicht. Sie beugt sich über den Mann, wischt den Vasen, den Ruß vom Fenster, denn die Scheibe ist davon ganz blind. Sie tut's mit dem Ärmel der Kostümjacke, weil sie in der Eile kein Taschentuch zur Hand hat. Weil sie einen letzten Blick auf ihre Stadt werfen muss. Weil sie sie mit den Augen aufessen und mitnehmen will. Sieh hin, Carsten. Die Bettbezüge, die Laken, die Handtücher, die Geschirrtücher, die Tischdecken, die Servietten, der Kristallaschenbecher, das Besteck. Alles ist schon jenseits der Grenze, während wir noch diesseits sind. Noch da. Hättest es doch merken müssen. Haben doch dauernd Pakete zur Post gebracht. Bis nach Brandenburg bin ich gefahren, um sie aufzugeben. Aber die Stadt war noch da. Das flache Land war noch da. Der Wind darüber. Der Wasserturm. Der Kanal. Die anderen Kinder. Christine auf meinem Rad. Der Handwagen mit dem abstehenden Nagel. Die Stelle, wo der Kahn gelegen hat. Der Weg vom Kanal zum Haus. Die Verandatreppe. Der Garten. Der Nussbaum. Die Leiter daran. Alles bleibt, nur ich nicht. Es ist wie sterben. Sieh genau hin. Und die Koffer? Was ist in den Koffern? Das Tote ist in den Koffern. Die Steine, die die Gelenke auseinanderziehen. Was drehst du denn das Glasding immer hin und her? Ich meine, er sollte sie doch noch einmal sehen. Das gute Stück. Hat in der Zone bei euch in der Wohnung gestanden und jetzt schmeißt es kaputt. Du lass doch! Kannst es dir ja noch überlegen, Carsten, ob du mitkommst. Um 4 wird er zugeschraubt, der Sarg. Und was du nie verstehen wirst, dass Wälder später immer Kiefernwälder waren. Wege durch Wälder immer Sandwege mit Fahrradspuren. Straßen immer Chausseen. Dass Holzzäune immer nach Teer rochen. Weiden immer Weiden am Kanal waren. Milch immer nach der von Wiegs schmeckte. Wind im Sommer immer den Geruch von Kamille trug. Und wenn es nicht so war, war es kein richtiger Sommer. Waren es keine richtigen Weiden. Keine richtigen Zäune, keine richtigen Straßen, keine richtigen Wälder. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Studienrat. Und wer bist du? Das ist Carsten, der Neue, ein Flüchtling. Und plötzlich... Nachdem man sich jahrelang zurückgewünscht hat, erkennen, dass der Ort selbst ohne Gedächtnis ist. Dass er nichts ist als eine Ansammlung von Landschaftsmerkmalen und Vegetation. Von Häusern, Gärten, Straßen, die in einem bestimmten Winkel zueinander liegen. Du siehst ihn, aber er sieht dich nicht. Du kannst weggehen oder bleiben. Es ist ihm gleichgültig. Jeder kann ihn in Besitz nehmen und seine Liebe daran hängen. Aber er liebt nicht zurück. Doch es nützt nichts. Das zu wissen, es nützt nichts. Du bist vergiftet. Aber nicht für immer. Es kommt noch etwas hinzu. Nicht wirklich. Was ist denn? Hast du noch einen Stift? Ein Stift? Kohle oder Bleistift. Papier habe ich selbst. Und in Anzio dachte ich plötzlich, dass alle am falschen Ort seien. Ausnahmslos. Und dass die Städte deshalb so aussahen, weil sie keinen etwas angingen. Ich habe mir nicht gleich ein neues Hotel gesucht. Bin erst in ein Café, eine Bar. Darin bediente ein Äthiopier. Und in einem Nebenzimmer ließ sich ein Grieche von zwei Holländern zeigen, wie man Sirtaki tanzt. Signore. Un Espresso. Die Molde, der Koffer. Und als ich aufsah, bemerkte ich auf dem Platz zwei Schwarze, die Rollkragenpullover anhatten und mit langen Eisenzangen Papier aufsammelten, das sie in einen Plastiksack steckten. Die Möwe? Anzio, Anfang Mai darfst du dir nicht als einen einladenden Ort vorstellen. Die Saison hat noch nicht begonnen, die Jalousien der meisten Häuser sind heruntergelassen. Ich ging durch die Stadt dann wieder am Strand entlang. Es war sehr hell, aber nicht warm. Und es war windig. So windig, dass es einem in den Ohren schmerzte. Zwei Jungen saßen auf einem umgekippten Boot und warfen mit Steinen. Und als ich heran war, sah ich, dass sie nach einer jungen Möwe warfen, die aufflog, aber vom Wind immer wieder auf den Boden gedrückt wurde. Hey, rief ich. Ma cosa avete in mente, ragazzi? Lasciate perdere la povera bestia! Ma che te ne frega, inglese? Matafuck! Aber sie liefen weg, ließen die Möwe in Ruhe und ich ging weiter. Die ganze Zeit hatte ich den Koffer dabei. Es ist ein kleiner Koffer, den der Vater zu Beginn des Krieges in Polen gekauft hat. Ich hatte ihn erst kürzlich wieder eingeordnet in die Gegenstände, die ich benutzte, weil es in Mode gekommen war, mit kleinen, abgeschabten Koffern aus unverwüstlichem Leder auf Reisen zu gehen. Aber dann saß ich auf der Mole, die in die See ragte. Ich hatte die Hand auf den Koffer gelegt, der neben mir lag wie ein Hund, fühlte unter den Fingern den Riss. Und da wusste ich plötzlich, dass es Zeit war, mich von ihm zu trennen. Es war dieser gefürchtete Tag. Ich habe den Koffer aufgenommen und hinausgeschleudert aufs Wasser, soweit ich konnte, mit allem, was darin war. Scusi, signore, è sua questa valigia? No. Ma lei è il signor Leiser? Parla italiano, no? No. Allora, wir haben einen Brief im Koffer gefunden, mit Ihrem Namen. Aber mit Absender von Hotel Miramar war erst da. Na und? Es ist also Ihre Koffer. Ist ganz nass. Ja. Er ist mir von der Mole gefallen. Ins Wasser. Und deshalb. Eine Streife hat ihn am Strand gefunden. Was war in dem Koffer? Kleider. Sachen. Er war verschlossen, als wir ihn gefunden haben. Aber leer. Leider. Nur ein Brief war darin und der Vogel hier. Die tote Möwe. Danach habe ich noch dreimal versucht, ihn loszuwerden. Natürlich habe ich diesmal jeden Hinweis auf mich entfernt. Doch es half nichts. Ich habe ihn im Bus stehen lassen, aber der Fahrer kam mir nachgerannt. Ich habe ihn in Rom an einer Straßenecke abgestellt und wäre von Leuten, die mich dabei beobachtet haben, beinahe erschlagen worden, weil sie glaubten, in ihm sei eine Bombe. Ich habe ihn auf der Rückreise nach Deutschland aus dem Zug werfen wollen. Aber es war einer dieser modernen Züge, deren Fenster sich nicht öffnen lassen. Aber es war auch der falsche Zug. Wie Anzio und Rom die falschen Städte waren. Jetzt weiß ich es. Woher kommst du? Aus Ploto. Wie? Bei Brandenburg. Wo ist das denn? Wo sich die Füchse gute Nacht sagen. Kurz vor Sibirien. Und einmal werde ich in einem ganz anderen Land eine Lieblingsstelle haben, die ich immer wieder aufsuche. Wie unter Zwang werde ich immer wieder gegen Abend losgehen und mich, bei ihr angelangt, auf einen Baumstumpf setzen und schauen. Nur schauen. Ich werde niemanden dahin mitnehmen und niemandem davon erzählen, Lange werde ich nicht wissen, was den Zauber der Stelle ausmacht. Und wenn ich es dann weiß, weil ich plötzlich durch die Landschaft im ganz anderen Land hindurch die von Pluto erkannt habe, werde ich denken, Verrat, und sie von da an meiden. Sie sind alle gekommen, Carsten. Der Lehrer und die ganze Klasse, um deiner Mutter das letzte Geleit zu geben. Stehen draußen vor der Kapelle, links und rechts vom Eingang. Aber dreh dich nicht um. Was schreibst du denn da? Nur ein paar Stichworte, wie du sagen würdest. Da notierte sie schon. Erinnerungsgefängnis. Trägt den Kopf verkehrt herum auf den Schultern. Aber am Morgen vor 2 Jahren, bevor wir losgefahren sind, war da nicht noch alles in Ordnung? Nur die übliche Unruhe wegen des Tages und weil wir die gleiche Strecke fahren würden. Und weil ich darauf bestanden hatte, den Zug zu nehmen, anstatt zu fliegen, wie sie gewollt hat. Wären wir geflogen und nicht diese verdammte Strecke gefahren an diesem verdammten Tag. Vielleicht hätte ich es länger ausgehalten. Aber am Morgen haben wir noch gelacht. Am Morgen haben wir uns noch ausgemalt, wie wir am Abend, wenn die Sendung vorbei wäre, essen gehen würden. Wen wir anrufen. Was wir in den Tagen danach unternehmen wollten. Aber es war kein richtiges Lachen, sondern ein zittriges mit schiefem Mund, wie schon in den Tagen davor. Seine Bewegungen fahrig, seine Aufmerksamkeit gezwungen. Stieß sich an jeder Stuhlkante, trat ins Zimmer und hatte vergessen, was er darin wollte. Schinkelpavillon, nicht wahr? Caspar David Friedrich, Pfaueninsel. Nachts mit Freunden in den Kneipen um den Savigny-Platz. Vielleicht würde man schon draußen sitzen können. Anfang Mai kann es ja schon sehr warm sein. Du musst gar nichts tun, Carsten. Bleibst bei mir eingehakt. Und wenn der Sarg runtergelassen ist, gehst du nach vorn und wirfst das Sträußchen drauf. Ich stoß dich an, wenn es soweit ist. Ist dir auch so warm in deinem Anzug, Junge? Aber später kühlt es wieder ab. Gegen Ende des Monats kommen wieder kühle Tage. Und später, an einem anderen Tag, einem Tag im Januar, an dem der Boden gefroren ist, werde ich einen Jungen beobachten, dessen Vater eben beerdigt worden ist, und überlegen, ob er daran denkt, dass der Tote da unten jetzt für eine Weile sein Aussehen behalten wird, als läge er nicht in der Erde, sondern in einem Kühlfach. Er wird in der Erde liegen, aber aussehen, als läge er auf seinem Bett. Entschuldigen Sie, der Fluss, über den wir eben gefahren sind, ist das die Elbe? Nee. Ja, die Elbe. Die Elbe, habe ich doch gesagt. Das wäre gewesen, der Fremde, dem du hättest erzählen können, wie du aus dem Fenster springst, wenn der Zug durch deinen Geburtsort fährt. Aber ich habe ja nicht von mir erzählt. Wünschen Sie noch etwas? Im Moment nicht. Natürlich habe ich nicht wirklich geglaubt, dass du aus dem Fenster springst. Und dennoch, bis der Zug durch deinen Ort war, habe ich gezittert. Wärst du aufgestanden, hättest du den Fenstergriff berührt. Ich glaube, ich hätte die Notbremse gezogen. Ich war schweißgebadet, als wir durch den Bahnhof fahren. Dabei hast du noch nicht einmal rausgesehen. Und die ganze Zeit habe ich gedacht, wie ist das möglich? Er erzählt mir die Geschichte. Und noch nach Jahren mit ihm bin ich darin der Fremde, während der verlassene Ort das nahe ist. Und was war in den Koffern im Gepäcknetz? Die Steine, die die Gelenke auseinanderziehen. Jetzt, Carsten. Jetzt musst du vorgehen. Und danach gibst du dem Herrn Pfarrer die Hand. Weint einfach nicht, der Junge. Das kommt noch. Hat die ganze Zeit nicht geweint. Glaub nicht, dass es noch kommt. Die Sonne scheint. Man könnte barfuß bei Wiegs über die Wiese rennen. Im H.O. gibt's vielleicht schon Eis. Ich hab die Kristallvase zerdeppert, die zu Hause auf der Kommode gestanden hat. Und der Schweinekerl von Lehrer hat Rotz auf der Brille. Mein Beileid, Carsten. Aber du willst das Sträußchen doch nicht mir bringen. Geh noch mal zurück und wirf es auf den Sarg. Ich war schweißgebadet. Und da habe ich gedacht, so nicht mehr kann es nicht mehr. Schluss. Aber ich wäre doch nicht gesprungen. Ich tue ja alles nur in Gedanken. Das aber so gründlich, dass keine Handbreit bleibt zwischen wirklich und gedacht. Nachdem du in den Sender gefahren warst, habe ich ein Bad genommen und danach das Radio eingeschaltet, um mir anzuhören, was ihr über eure Kindheit zu erzählen habt, ihr Experten, was du zu erzählen hast. Vielleicht habe ich gedacht, würde das alles rückgängig machen, weil ich es besser verstehen könnte, wenn er es nicht nur mir, sondern vielen erzählt. Aber du hast von etwas ganz anderem gesprochen. Nicht vom Fluchttag, nicht von den Tagen, die ihm gefolgt sind. Und da habe ich gedacht, vielleicht gibt es gar nichts zu erzählen. Ist alles die ganze nicht endende Geschichte nur Vorwand, um seinen Egoismus zu bemänteln? Oder seine Lebensuntüchtigkeit? Könnte doch sein. Ich habe meinen Koffer gar nicht erst ausgepackt. Marion wird mich gleich abholen. Ich fahre nicht mit dir zurück. Ich bleibe in Berlin. Ich war nicht getroffen. Nicht überrascht. Habe nicht versucht, sie umzustimmen. Es war ja dieser Tag. Wir haben nur ganz wenig Zeit. Und einmal würde ich zu einer anderen Frau als Moni sagen, dass ich schon deshalb nicht mit ihr zusammenleben könnte, weil ich es nicht ertrüge, wenn morgens noch jemand in der Küche sei. Dauernd stieße ich gegen sie, sodass ich mich aus Furcht, sie zu verletzen, kaum zu rühren wagte. Weshalb ich bliebe sie zum Frühstück meistens nur in der Tür stünde und zuschaute, wie sie unter dem Vorwand, Kaffee aufzubrühen, den Raum ausfüllte. Wir haben nur ganz wenig Zeit und müssen uns deshalb beeilen. Ich bin vorher oft mit ihr in der Bahn gefahren. Nach Brandenburg, nach Berlin, an die Ostsee. Die Züge waren voller Ruß. Und jeder zweite Satz, den sie gesagt hat, lautete: Carsten, mach dich nicht schmutzig. Stützt dich nicht mit den Ellenbogen auf. Der Ruß. Aber an diesem Morgen hielt sie mit den Fingerspitzen den Ärmel der Kostümjacke fest und wischte damit mit dem ganzen Unterarm über das Fenster. So groß war plötzlich ihre Angst, dass sie die Stadt vielleicht zum letzten Mal sähe. Die Schranke, danach die einstöckigen Häuser, danach die Wiesen, hinter den Wiesen die Baumreihe, die den Lauf des Kanals anzeigt. Und über den Bäumen noch einmal kurz der Wasserturm. Vielleicht stieg in diesem Augenblick ein Bussard auf. Ich hätte es gern, dass in diesem Augenblick ein Bussard aufgestiegen und mit trägen Flügelschlägen über die Wiesen geflogen wäre. Später einmal, wenn du aus deinem Bau herausgekommen bist, Maulwurf. Dann vielleicht wieder. Jetzt habe ich meine Jacke auf dem Zimmer vergessen. Ich hole sie dir herunter. Mein Wein. Nimmst du ihn mit auf die Rechnung? Ich gehe schon mal raus. Und als ich vom Friedhof zurückkam und die Wohnung aufschloss, sahen mich all die Gegenstände an, die im Koffer mit über die Grenze gekommen waren. Alles hat sie in den Händen gehalten. Alles hat in der Stadt, im Haus, in der Wohnung, aus der wir am Morgen losgegangen sind, seinen Platz gehabt. Und hatte nun keinen mehr. Natürlich ist das meiste inzwischen verloren. Aber es ist noch genug da. Die Muschel, die Serviettenringe, das silberne Obstbesteck. Und hinten im Schrank die Laken, in die sie ihr Monogramm gestickt hat. Wer hat gesagt, dass er nachts, ohne im Zimmer Licht zu machen, schreiben kann, weil das Papier aus sich herausleuchtet? So ist es auch mit den Gegenständen. Sie leuchten nicht. Aber rückt der Tag heran, finde ich sie auch im Dunkeln. Deine Jacke. Marion ist noch nicht da? Nein. Du wirst bei ihr wohnen? Ja. Gut. Dann verabschieden wir uns also. Wir müssen hier nicht rumstehen wie die Trauerweiden. Die Leute glotzen schon. Und was gehört in den Koffer mit dem Riss an der Seite? Die Laken mit ihrem Monogramm. Das silberne Obstbesteck, die Servietten und die Serviettenringe, die Tasse aus Meißen und der schwere Aschenbecher aus Kristall. Und obendrauf die Muschel, in der man das Meer rauschen hört. Und wohin gehört der Koffer? In die Stadt gehört er, aus der er vor 30 Jahren weggetragen wurde. Das ist Ihr Koffer. Warum jetzt, nach so vielen Jahren, werden Sie bei der Vernehmung fragen? Und Sie? Und ich werde keine vernünftige Erklärung haben. Bitte identifizieren Sie Ihre... Weil es näher kommt, je weiter es zurückliegt, Herr Leutnant, könnte ich sagen. Und warum der Koffer? Damit ich nicht selber durchs Fenster muss. Und Sie? Bitte identifizieren Sie Ihr Reisegepäck. Dann wird den Zug deshalb nicht anhalten. Aber man wird vom Bahnhof aus die Leitstelle anrufen, die den Zugführer alarmieren wird, der wiederum die Begleiter der Zoll- oder Grenztruppe über den Vorfall in Kenntnis setzt. Bitte identifizieren Sie Ihr Gepäck. Ich habe kein Gepäck. Wie? Keine Tasche, keinen Koffer? Ich habe Ihnen Pluto aus dem Zug geworfen. Wir haben ihn, Genosse Leutnant. So könnte es sein. Und dann nie mehr davon reden. Sieh dich nicht um. Weil alles Wichtige nicht erzählt werden kann. Kann er nicht neben mir gehen? Weshalb es für jede nicht erzählbare Geschichte eine andere gibt. Eine zweitwichtige. Muss doch nicht einen Handwagen ziehen. Läuft doch von alleine. Drück ab. Ist das schon der Wald von Klenze? Ja, ist er. Und die Wiesen, der Wasserturm, die Weiden, dahinter der Kanal. Kein Kilometer bis zu unserem Haus. Ob die Verandafenster offen stehen? Ist ja warm. Dieses Licht ist heute. Heute brauche ich mich nicht zu fragen, welches Licht in den Straßen ist. Die Schranke. Der Bahnhof. Die Leute. Und durch. Vielleicht war Christine unter den Leuten auf dem Bahnsteig. Sieht jetzt dem Zug hinterher. Christine, erzähl mir einen Film. Handelt von einem kleinen Jungen, der sich zu weit aus dem Fenster gebeugt hat. Da ist ein Bus gekommen, hat ihn am Kragen gepackt und ist mit ihm weggeflogen. Nach Amerika. Amerika? Ja, und da hat er ihn dann abgeladen im Gebirge. Und da sitzt er nur und glotzt immer nach oben, ob der Vogel wiederkommt und ihn zurückbringt. Und beim Sitzen und Glotzen ist er ganz alt geworden. Ihm ist ein Fell gewachsen und Reißzähne, mit die er die Tiere wegbeißt, die ihm nahe kommen. Und der Busser? Der kommt nicht. Kann nicht kommen, weil ihn ein Pfeil getroffen hat. Ein Indianerpfeil? Ja, ein Indianerpfeil. Schön, dich wiederzusehen. Hallo, Moni. Komm, beeilen wir uns. Ich stehe im Parkverbot. Bist du ohne Gepäck? Ja. Ohne. Ballade vom Tag, der nicht vorüber ist. Ein Hörspiel von Gerd Loschütz. Sie hörten das Stück in einer Gemeinschaftsproduktion des Süddeutschen Rundfunks mit dem Norddeutschen und dem Westdeutschen Rundfunk. Die Rollen und ihre Darsteller waren: der Mann Gottfried John, die Frau Monika Hansen, der Junge Benjamin Tholen, die Mutter Uta Halland, die Großmutter Vera Kluth, der Großvater Otto Czarski, Christine Yvonne Brüning, Nachbarinnen Susanne Lüpertz und Gesche Schmoll. Ferner wirkten mit Florian Bannholzer, Andrea Schatzidakis, Marcel Collet, Gerhard Giesecke, Gianfranco De Giorgio, Horst-Hans Jochmann, Florian Kiesel, Philipp Krizek, Sigrid Lagemann, Aurelio Malfa, Sven Meyer, Seymour Milbert, Matthias Naujoks, Joachim Pukasch, Holly Jane Rahlens, Ortwin Speer, Erik Fessen und Manuel Fessen. Ton und Schnitt Walter Joost und Karin Friedle. Assistenz Michael Utz. Regie Norbert Schäffer. Die Ballade vom Tag, der nicht vorüber ist, war eine Gemeinschaftsproduktion des Süddeutschen Rundfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk und dem Westdeutschen Rundfunk aus dem Jahr 1988.